si seri glaken ni kringen. Als in der Weihnachtszeit, grad als er Bengelein singen, wieder von Frieden und Freude, wie sie gesungen in seliger Nacht, wie sie gesungen in seliger Nacht, Glocken mit Heiligen Klang. So, da gibt's ein Dülpizzatüge, du Batzapude, die Zizi, du Baff. Vor zu Taktiko, was er geht, du Gesserabutze, was er zu gut, was er geck. Pepe, du Liebe, was er geht, du Wepp. Pepe, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, Papa. Gesungen in seliger Nacht.